Kundgabe 2808. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.07.1943. Führende Vaterhand. Ihr benötigt wahrlich meine führende Vaterhand, denn ihr findet von selbst nicht den rechten Weg, der zu mir führt. Euer Erdenleben wertet ihr nicht aus, weil euch die Welt mit ihren Freuden gefangen hält. Und ihr seid in einer ständigen Gefahr, mich über der Welt zu vergessen. Immer wieder muss ich euch deshalb anstoßen lassen. Ich muss euch Hindernisse in den Weg legen, die euch in eurem weltlichen Taumel hemmen, die euch kurze Zeit zurückhalten von dem weltlichen Treiben. Ich muss euch fest an der Hand nehmen und eure weltlichen Sinne auf das Ziel eures Erdenlebens lenken. Ich muss oft mit aller Härte eingreifen, so ihr meiner sanften Führung nicht Folge leistet. Und dann sind bittere Leiden und große Trübsal euer Los. Ansonsten ich euch verloren geben muss für ewige Zeiten. Meine Liebe zu euch gibt euch nicht auf, solange ihr auf Erden wandelt. Ihr seid alle meine Kinder, selbst wenn ihr euch von mir abwendet, und ich lasse euch nicht. Doch wollet ihr das Erbe eures Vaters antreten, dann müsset ihr Kindern gleich euch gänzlich in meinen Willen fügen, und ihr dürfet mir nicht widerstehen. Solange ihr aber noch auf Erden wandelt, leistet ihr mir noch Widerstand. Ihr wollet selbst bestimmen. Ihr wollet euren Willen meinem Willen entgegensetzen. Ihr lehnet euch auf gegen mich, so wie ihr nicht meinem Willen gemäß lebt auf Erden. Und mein Wille ist, dass ihr in der Liebe lebet und euch mit mir dadurch zu vereinigen sucht. Euer Ziel aber ist die Welt. Alles, was die Welt euch bietet, sucht ihr diese abzugewinnen. Und die Welt ist nicht mein, sondern meines Gegners Anteil. Also suchet ihr nicht mich, sondern den, der sich mir widersetzt seit Ewigkeit. Ihr wollt mich nicht als euren Vater anerkennen, ansonsten ihr mich lieben und mir gehorsam sein würdet. Und ich lasse euch dennoch nicht. Aber ich muss zu schmerzlichen Mitteln greifen. Ich muss euch gewaltsam trennen von der Welt. Ich muss euch das nehmen, woran euer Herz hängt, um euch zu zeigen, dass es nicht beständig ist, dass es nur Scheingüter sind, die euch blenden sollen. Ich muss euch zeigen, dass ihr um jener Willen in Gefahr seid, mich gänzlich zu verlieren und also auch eure Kindesrechte aufzugeben. Ihr wisst nicht, was das bedeutet. Ihr wisst nicht, welche Nichtigkeiten ihr diesem Anrecht vorzieht. Und daher empfindet ihr meine Führung hart und grausam, die nur meine Liebe zu euch zur Ursache hat. Erkennet mich und meine Liebe und suchet sie euch vorzustellen als Ursache aller eurer Leiden und Nöte. Dann werdet ihr auch Nutzen ziehen aus ihnen. Ihr werdet die Nichtigkeit der weltlichen Güter erkennen und nun geistige Güter anstreben. Lasset euch führen von meiner Vaterhand, die euch wahrlich recht leitet, auch über Klippen und Gestein, über Disteln und Dornen. Kurz ist der Weg und mühevoll, aber er führet zum Ziel. Während der breite Weg, der euch lockt, wohl mit Rosen bestreut ist, aber sicher ins Verderben führt. Denn nur durch Überwindung könnet ihr zum Ziel gelangen. Der Widersacher aber lockt euch mit den Freuden der Welt und zieht euch in den Abgrund. Amen.